Erster Gott, hilf dem König. Er soll gut regieren. Zweiter, er soll fair zu allen Menschen sein. Er hilft den Armen. Dritter, es gibt viel Frieden im Land. Alles wird gut. Vierter, er hilft den armen Kindern. Er stoppt böse Menschen. Fünfter, die Menschen ehren ihn lange. So lange wie die Sonne scheint. Sechster, er ist wie guter Regen für das Land. Alles wächst gut. Siebter, gute Menschen haben ein schönes Leben. Es gibt überall Frieden. Achter, er regiert über die ganze Welt. Von Meer zu Meer. Neunter, seine Feinde haben Angst. Sie knien vor ihm nieder. Zehnter, die Könige von Tarsis bringen Geschenke. Auch die Könige von Saba und Seba kommen. Elfter, alle Könige verbeugen sich. Alle Völker dienen ihm. Zwölfter, er hilft armen Menschen. Er hört ihren Ruf. Dreizehnter, er ist lieb zu schwachen Menschen. Er rettet sie. Vierzehnter, er schützt sie vor Gewalt. Ihr Leben ist ihm wichtig. Fünfzehnter, er lebt lange. Die Menschen geben ihm Gold. Sie beten für ihn. Sechzehnter, es gibt viel Getreide im Land. Die Städte blühen wie Blumen. Siebzehnter, alle Menschen kennen seinen Namen. Er bleibt für immer. Achtzehnter, danke an Gott. Er ist der Gott von Israel. Er tut Wunder. Neunzehntes, sein Name ist groß. Die ganze Welt sieht sein Licht. Amen. 20. Das sind die Gebete von David. Er ist der Sohn von Isai.